herzlich willkommen zum heutigen zweiten Update zum 34. Conancast über den zweiten Charakter-Contest bei uns im Forum. Mit dabei ist heute auch Marcel. Hallo. Und mit dabei ist auch Moni. Hi. Ja, wir wollen heute einen kurzen Rückblick darüber geben, wie denn der Charakter-Contest abgelaufen ist, was es da für Ergebnisse gab und was auch sehr überraschend war. Da beginnen wir mal direkt mit dem Achtelfinale, bei dem sich eigentlich unsere Prognosen auch ziemlich stark bestätigt haben, die wir schon im ersten Update zu diesem 34. Podcast abgegeben haben. Überraschend war da für mich natürlich, dass Sakura Hakuba im ersten Achtelfinale gegen Akai ziemlich deutlich unterlegen war und auch die wenigsten Stimmen im Achtelfinale überhaupt bekommen hat, nämlich 24 zu ganzen 73 für Akai. Das fand ich dann doch schon ziemlich überraschend und am Ende auch, dass dann Kisaki doch gegen Conan mehr Stimmen bekommen hat, als ich eigentlich erwartet hatte. Ansonsten gab es eigentlich wenige Überraschungen, wir hatten das ja auch schon mal analysiert. Toll war natürlich, dass ihr halt Kasua überhaupt keine Chancen eingeräumt habt, nur ich. Ja, naja, sie ist ja auch nicht weitergekommen im Achtelfinale, da hat sich dann Heiji durchgesetzt, wie es ja auch eigentlich zu erwarten war. Und überraschend fand ich auch im siebten Achtelfinale, dass sich da dann Kogoro Mori mit 61 zu 54 Stimmen gegen Jody Starling durchgesetzt hatte. Das hatte ich eigentlich am Anfang gar nicht so erwartet vom letzten Podcast, wurde dann aber noch von Marcel teilweise umgestimmt. Entsprechend toll fand ich es natürlich auch, dass jetzt Kogoro Mori dann am Ende meine Meinung vertreten konnte, nachdem der ja Subaru Oki ja schon in der Vorrunde leider ausgeschieden ist. Und ich dann natürlich auch im Achtelfinale entsprechend meine Stimme abgegeben habe, um Subaru Oki ja würdig zu vertreten. Zum Beispiel habe ich dann auch im Achtelfinale bei Jin gegen Takagi, da war ich mir ja lange uneins, wem ich jetzt meine Stimme geben sollte und habe meine Stimme dann doch Jin gegeben, um mich da nochmal für das tolle Achtelfinale im letzten Jahr zu bedanken, wo ja Subaru Oki ja ganz knapp ausgeschieden ist und diesmal Jin ganz knapp ausgeschieden ist gegen Takagi, was eigentlich auch mehr oder weniger eine Rechtfertigung ist, obwohl Takagi ja vorher Subaru Oki ja in der Gruppenphase rausgeschmissen hat. Ja, also bei Eri zum Beispiel gegen Conan war es für mich eigentlich klar, dass Conan gewinnt, was er dann getan hat. Aber wie du gesagt hast, dass Eri doch ziemlich viele Stimmen bekommt, also dafür, dass sie wie ich eigentlich ein relativ langweiliger Charakter ist, finde ich doch erstaunlich. Dass sich Kogoro durchgesetzt hat gegen Jody, hatte ich fast erwartet eigentlich, weil er ja doch viele Anhänger eigentlich hat. Aber es war doch relativ knapp mit nur 7 Stimmen Vorsprung. Besonders knapp war es ja bei Jin gegen Takagi. Ja, also Jin wäre es auch durchaus zuzutrauen gewesen, dass er weiterkommt, eben weil er der oberste Bösewicht ist und so der Serie. Aber Takagi hat sich dann doch erstaunlicherweise durchgesetzt. Und bei Heiji gegen Kazuha zum Beispiel ist es wahrscheinlich so, dass eben viele Kazuha-Fans auch Heiji-Fans sind und sich dadurch die Stimmen einander weggenommen wurden, sodass sich dann Heiji sehr deutlich durchsetzen konnte. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich keine großen Überraschungen, finde ich. Also, dass Hakuba dann gegen Shuichi Akai unterlegen hat, war, denke ich, auch vorhersehbar. Er kam ja schon sehr überraschend denn überhaupt ins Achtelfinale, dass er sich dann gegen Ran im Stechen durchgesetzt hat. Ran und Hakuba waren ja dann gleich platziert auf dem zweiten Platz in der Gruppenphase. Und Hakuba kam dann durch Stechen nur weiter. Wobei ich hier vielleicht auch toll fände, wenn vielleicht Ran auf Akai getroffen wäre. Das hätte vielleicht noch einen emotionalen Höhepunkt gegeben hier im Achtelfinale, der jetzt ja eigentlich so gar nicht vorhanden war, außer durch ja eher kleinere Begegnungen, wie zum Beispiel Jin gegen Takagi, wo das dann auch mehr oder weniger eigentlich von den Stimmen her nur emotional wurde. Also ansonsten haben die beiden ja nicht viel miteinander. Ich glaube, die haben sie auch noch nie gesehen. Und überraschend fand ich übrigens auch noch, dass Goro im zweiten Achtelfinale gegen Kaito Kuroba ausgeschieden ist. Ich hatte ja eigentlich dem Kater mehr Chancen eingeräumt, obwohl ja Kaito jetzt doch eine ziemlich große Fanbase hat. Also die 48 Stimmen, die sind schon ziemlich gut. Und dann kann ich mich auch nochmal bei allen Goro-Fans bedanken. Ich glaube nicht, dass Irish so weit gekommen wäre bis ins Achtelfinale und dann hier so gut gegen Kaito dagestanden wäre. Also ich bin ja froh, dass Kaito gewonnen hat, ne? Aber ich glaube, ihr unterschätzt hier wirklich uns Mädchen. Weil wir würden auf jeden Fall Kaito, die meisten zumindest, über Goro wählen. Also ich meine ja auch, also Kaito Kid ist ja wirklich ein großer Charakter in der Serie. Und Goro, naja gut, hat jetzt nicht viele Auftritte und wahrscheinlich haben jetzt auch viele Kogoro-Fans oder vielleicht Eri-Fans sogar für Goro nur gestimmt. Also ich fand schon leicht überraschend, dass er weitergekommen ist überhaupt ins Achtelfinale. Ich glaube, ohne den Vorentscheid wäre Goro auch nicht weitergekommen, um mal ehrlich zu sein. Achtelfinale heißt ja schon die 16 sozusagen besten Charaktere der Serie. Und da hätte ich jetzt nicht wirklich Goro drunter vermutet. Also, wenn man mich fragt, ich soll so Detektiv Conan Charaktere aufzählen und dann kommt irgendwann Goro. Wobei hier natürlich nicht wirklich immer die besten oder die beliebtesten Charaktere im Achtelfinale stehen müssen oder weiterkommen müssen. Sieht man ja auch an dieser Gruppenphase, dass zum Beispiel Weil du würdest ja als Shinichi. erstes mal Shinichi und Ra nennen und Con, der Einzige, der da weiter ist, ist Conan. Also ich meine, da kommt doch dann irgendwann Goro. Ja, genau. Shinichi ist ja zum Beispiel auch in der Vorrunde schon rausgeflogen und den würde man ja bei der Auflistung der Charaktere schon ganz weit oben zählen und ich würde mal sagen, dass jeder Fan den, glaube ich, unter den Top 5 der beliebtesten Charaktere hat oder Top 10 auf jeden Fall. Shinichi hatte doch beim letzten Charaktercontest gewonnen, oder? Ja, und ist diesmal schon ganz überraschend in der Vorrunde in der Todesgruppe rausgeflogen. Na gut, also dann ist es vielleicht nicht ganz überraschend, weil er einerseits in dieser Todesgruppe war mit, ich glaube, Ei und ich weiß nicht mehr, und andererseits fanden es wahrscheinlich viele langweilig, wieder Shinichi weiterwählen zu wollen. Also dann wollten sie mal jemand anders eine Chance geben. Ja, da hat sich auch ein echter Fankreis so gebildet, die dann alle Shinichi rausschmeißen wollten und dann eben Ei und Kogoro gewählt haben und dann auch taktisch alles abgestimmt haben, dass dann eben Shinichi rausfliegt. So sind dann eben Ei und Kogoro weitergekommen und auf Platz 3 war dann Shinichi und auf Platz 4 auch noch Kaito Kid, der ja im Achtelfinale dann eben durch Kaito Kuroba vertreten war, eigentlich auch so eine Doppelbesetzung, wie eben auch bei Conan und Shinichi. Wobei hier natürlich auch Conan weitergekommen ist anstelle von Shinichi praktisch. Also tut sich da bestimmt nicht viel. Achso, und zu Ran wollte ich noch sagen, dass ihr Charakter wahrscheinlich jetzt im Verlauf der Serie so ein bisschen an Popularität verloren hat, weil sie jetzt nicht mehr so wichtig ist. Also es gibt immer noch, jetzt zum Beispiel im London-Fall gibt es die große Auseinandersetzung mit Shinichi, aber ansonsten ist nicht mehr so viel von ihr zu sehen, zumindest im Vordergrund. Also ihre Kampfkünste hat sie nicht mehr so oft eingesetzt und so ihr Charakter hat so ein bisschen nachgelassen, finde ich. Und deswegen ist sie vielleicht nicht mehr ganz so beliebt und nicht so weit gekommen jetzt hier im Charakter-Contest. Das merkt man ja auch deutlich an anderen Charakteren, zum Beispiel auch an Subaru Okiya, der ja im letzten Jahr noch ins Achtelfinale gekommen ist und dort ganz knapp unterlegen war. Diesmal ist er schon in der Vorrunde rausgeflogen, weil er auch im letzten Jahr kaum Auftritt in der Serie hatte oder ich glaube nur einen ganz kurzen und daher auch in Vergessenheit geraten ist. Und wenn man dann im deutschen Manga nicht auftaucht und im japanischen Anime, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt noch da war und in den Kapiteln nur ein einziges Mal einen ganz kurzen Auftritt hatte, dann gerät man auch einfach in Vergessenheit und wird nicht mehr gewählt. Dann treten andere Charaktere in den Vordergrund und gewinnen dann eben auch, wie es diesmal vielleicht auch der Fall war. Vielleicht hat auch Shinichi durch den London-Fall oder ich weiß nicht, was davor im japanischen Anime lief oder im deutschen Manga war, einfach an Popularität verloren und ist sie deswegen schon in der Vorrunde rausgeflogen. Wobei man das mit der Popularität natürlich auch nicht immer nur an das letzte Jahr heften darf. Zum Beispiel Goro, wie wir ja schon vielfach genannt hatten, ist ja auch ins Achtelfinale gekommen, obwohl sie eigentlich nur einen einzigen Auftritt hatte oder eher. Und okay, jetzt einen zweiten in aktuellen Kapiteln, wenn ich das mal verraten darf. Aber ansonsten war da nichts Großes. Ich glaube auch, dass sie da oder eher wegen des Vorentscheids viel Stimmen gut gemacht hat, dass man da extra nochmal eine gesonderte Abstimmung zwischen Goro und Irish hatte und dann eben die Aufmerksamkeit auf Goro gelenkt wurde. Nicht zuletzt durch uns hier, durch den Conan Cast. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Viertelfinale, wo sich ja dann die 8 besten Charaktere aufhalten durften, oder wie wir das ja gerade eben schon richtig gestellt hatten, eigentlich die 8 St Charaktere mit den meisten Stimmen im Vergleich zu anderen Charakteren. Da hatten wir zum einen mal das erste Duell Akai gegen Kaito Kuroba, wo sich dann Akai durchgesetzt hat, was ich eigentlich auch von Anfang an erwartet hatte. Ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass Kaito hier wirklich eine Chance hätte, obwohl er natürlich doch einigermaßen viele Stimmen hat, aber Akai stand auch letztes Mal schon ganz gut da und ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr am Leben. Und der Mythos hält sich ja, wie gesagt, immer noch. Und von daher hat er auch viele Stimmen bekommen und konnte dementsprechend dann auch ins Halbfinale einziehen. Bei Ei und Wermut, ja. Na, ich muss schon sagen, also Kaito Kid würde ich durchaus immer ein Weiterkommen zutrauen. Also seine Fanbase ist ja schon beträchtlich groß. Aber Akai ist natürlich, ja, im Gegensatz zu ihm so der coole und auch etwas dunklere Charakter, der auch ein bisschen mehr Geheimnisse hat und so. Und deswegen ist er wahrscheinlich etwas beliebter gewesen beim Charakter-Contest. Ja, da gibt's eben ein bisschen mehr Detektiv Conan-Feeling, würde ich mal so sagen. Kaito Kid war ja seit seinen vielen Auftritten eigentlich im April 2010, also letztes Jahr, wo er ja eine OVA hatte im Anime. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er im Anime da war. Auf jeden Fall war der übermäßig vorhanden. Da habe ich mich auch noch drüber aufgeregt. Seitdem war er, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Weder im Anime noch im Manga. Nur einmal jetzt in Deutschland eben aufgrund des Kinofilms, der ja dann jetzt hier nach Deutschland gebracht wurde. Aber ja, ich denke mal auch, dass er dadurch eben auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber er hätte vielleicht noch ein paar Stimmen durch den 14. Kinofilm bekommen können, aber hat er dann wahrscheinlich doch nicht. Oder eben Akai hat mit seiner Popularität so viele Stimmen schon auf sich gezogen, dass man gar nicht mehr in Versuchung geraten ist, Kaito zu wählen. Ja, und das Problem jetzt auch bei Kaito in der Serie Detektiv Conan ist ja, dass er immer nur in so Nebenfällen vorkommt. Also er trägt nicht wirklich was zur Handlung bei. Es sind immer diese normalen Fälle für zwischendurch, in denen dann Kaito Kid mal kommt und was stehlen möchte. Während Akaya wirklich immer mit dem Plot zur schwarzen Organisation immer was beiträgt. Ja, und wo wir gerade schon bei Akai sind, da geht es natürlich auch weiter mit dem zweiten Viertelfinale, wo ja Ai auf Wermut traf und die spätere Siegerin des Charaktercontests, nämlich Ai, konnte sich dann auch gegen Wermut durchsetzen mit 14 Stimmen Unterschied. Ja, da hätte ich jetzt auch Ai vorher wahrscheinlich als Sieger vermutet, weil sie eben regelmäßiger vorkommt als Wermut einerseits, auch so einen sehr interessanten Charakter hat mit ihrem ganzen Sarkasmus und wie sie so die ganze Zeit lustig ist mit ihrem dunklen Humor und so. Ja, Wermut tritt vor allem in letzter Zeit ja eher am Rand auf und in den letzten Kapiteln ja gar nicht mehr. Von daher war es eigentlich zu erwarten, denke ich, dass Ai weiter kam. Ja, hatte ich auch vermutet und ich habe auch für Ai gestimmt. Vor allem, da sie auch eine Begegnung mit Subaru Okiya hatte und Wermut in diesem Zusammenhang, glaube ich, noch gar nicht auf Subaru Okiya traf. Nur einmal in dem Organisationsfall eben im Baker-Kaufhaus, wo es eine, ja, wenn man so will, Begegnung gab. Sie traten im selben Kapitel auf, aber haben sich auch nicht wirklich gesehen. Also, Ai ist ja schon mein Favorit und ich habe dann auch ihr die Stimme gegeben, wie auch im weiteren Verlauf des Charaktercontests. Die dritte Begegnung war dann Heiji gegen Takagi, wo sich Heiji durchsetzen konnte. Ja, da war Takagi schon im Achtelfinale eigentlich ziemlich am Straucheln war gegen Jin und dann nur mit 3 Stimmen Vorsprung gewonnen hatte. Wohingegen sich Heiji ganz klar gegen Kasua durchsetzen konnte, war das eigentlich auch zu erwarten, dass dann Heiji weiterkommt. Und er hat ja auch nicht zuletzt noch im letzten Jahr den zweiten Platz gemacht. Von daher konnte man ihn dieses Jahr auch wieder in den oberen Plätzen wähnen. Ja, ich denke auch Hattori, also Heiji hat sehr viele Fans an sich und Takagi ist beliebt einfach. Aber Heiji ist dann einfach der größere Charakter und als Rivale von Shinichi natürlich sehr interessant und war dann relativ klar und deutlich. Ich hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen knapper vermutet, aber es ist schon deutlich dann ausgegangen. Ja, im letzten Achtelfinale trafen nun Kogoro und Conan aufeinander, das berühmt-berüchtigte Duell, wo dann Kogoro ganz, ganz knapp mit nur 2 Stimmen Unterschied gegen Conan sich durchsetzen konnte und damit ins Halbfinale einzog. Hätte ich so, glaube ich, auch nicht erwartet. Ich hätte da schon Conan stärker vertreten gesehen und hätte hier, glaube ich, auch Kogoro Mori das ausgewünscht. An gewisser Stelle, damit dann auch Conan gegen Heiji in der nächsten Begegnung antritt. Ja, da gab es ja auch wieder eine ziemlich große Diskussion. Ich glaube, das war auch das Thema mit den meisten Beiträgen im Charaktercontest überhaupt, also in dem Bereich bei uns im Forum. Und von daher hat man auch schon gemerkt, dass sich die Benutzer da wirklich darum gestritten haben, wer dann auch weiterkommt. Das gab es ja, ich glaube, zuletzt in der Todesgruppe E das letzte Mal. Und dass es jetzt hier wieder so ein großes Aufeinandertreffen auch zweier ganz wichtiger Charaktere gab, das war dann doch sehr toll und hat mich dann auch gefreut, dass es sehr spannend zuging, was ja auch immer eigentlich das Ziel des Charaktercontests ist, hier möglichst viele Spannungen reinzubringen und dann am Ende auch den wirklich besten Charakter als den Sieger hervorgehen zu lassen. Ja, Kogoro gegen Conan war für mich auf jeden Fall das Duell sozusagen aus dem Charakter-Contest, also das Interessanteste und das Spannendste überhaupt. Und man sieht ja auch bei dem knappen Ausgang einerseits von 67 zu 65, also nur 2 Stimmen Vorsprung am Ende für Kogoro. Also dass da 67 und 65 jeweils abgestimmt haben, ist glaube ich das Duell ja mit den meisten Stimmen im Viertelfinalblock. Und ich glaube, Conan hatte auch ziemlich weit und ziemlich lange noch kurz vor Schluss geführt. Dann hat Kogoro aber sehr überraschend aufgeholt. Also es war wirklich spannend, muss ich sagen, dass er dann noch weitergekommen ist am Ende und dass es gereicht hat mit so einem knappen Unterschied. Also ich habe immer darauf plädiert, Hirn zu wählen, aber keiner hat auf mich gehört. Wen zu wählen? Ja, weil Gehirn. Conan hat Hirn, Kogoro hat kein Hirn. Ach so, meinst du das? Dann habe ich es verstanden. Naja. Alkohol macht Birne hohl, so heißt es doch. Ja, wenn ich jetzt gerade eben auch nochmal nachgeguckt habe, hat Kogo, hat der das Thema mit dem Duell zwischen Kogoro und Konnen über 30 Seiten gefüllt. Also 30 Seiten mal 20 Beiträge. Da kann man sich schon vorstellen, wie viele Benutzer denn da beteiligt waren. Im Gegensatz dazu hatten andere Themen nur etwa ein Drittel dieser Seitenanzahl und von daher ist das doch schon beachtlich, was sich dann da wieder als Streitpunkt zugetragen hat und auch der Ausgang ist natürlich sensationell gewesen. Auch wenn Subaru Ocker ja nicht dabei war, aber trotzdem. Na, ich denke allgemein, wenn Conan in einem Duell dabei ist, wird es auf jeden Fall interessant, weil sehr viele abstimmen. Und Kogoro auf der anderen Seite ist eben auch nicht unbeliebt, wie man hier gesehen hat. Also hat so eine sehr treue Anhängerschaft, die auch immer sehr, vor Schluss zum Beispiel, hat ja noch, haben noch sehr viele für Kogoro abgestimmt. Also es war schon sehr interessant, fand ich. Vor allem zum Ende hin sehr spannend. Ich glaube, viele haben das nur gemacht, um Conan eins auszuwischen. Ja, das ist, denke ich, auch gut möglich. Auch ein Faktor, der da mit reingespielt hat. Naja, ich bin auch ein Typ, der wirklich Kogoro mag und ich hatte ihn hier auf jeden Fall, hab ihm hier auch meine Stimme gegeben und fand ich schon sehr toll. Obwohl ich natürlich Also jetzt. ich mag Kogoro überhaupt nicht. Ich habe ihm nicht meine Stimme gegeben. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass Conan weitergekommen wäre, aber da Kogoro eigentlich mein Lieblingscharakter ist und hier nicht taktisch wählen wollte, habe ich meine Stimme dann doch Kogoro gegeben und dann kam es eben dann auch nicht zuletzt durch meine und vielleicht zwei andere Stimmen, vielleicht die von euch beiden. Ja, ich habe auch Kogoro gewählt. Zu Ich habe der Conan gewählt. Halbfinalbegegnung. Und wenn du nicht gewählt hättest, dann wird's 66 zu 66 stehen. Weil dann hätte Kogoro eins weniger und Conan eins mehr, was dann 66 zu 66 macht. Naja, stimmt auch wieder. Dann hätte es noch eine Verlängerung gegeben, wie in der Gruppenphase. Die aber auch nicht sehr schön wäre, glaube ich. Noch einmal die gleiche Abstimmung. Damit kommen wir auch schon zum Halbfinale, wo es nur noch zwei Begegnungen zwischen vier Charakteren gab. Zum einen war das das Duell zwischen Akai und Ai, das dann doch Ai sehr überraschend, wie ich finde, für sich entschieden hat. Ich habe meine Stimme hier, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe sie Akai gegeben, weil natürlich Subaru Ogier auch in einer gewissen Verbindung mit Akai zu stehen scheint. Ja, dass Ai jetzt hier so deutlich mit 75 zu 56 Stimmen, also wenn ich das mal eben ausrechne, 19 Stimmen Vorsprung ins Finale einzieht, dann ist es doch ziemlich beachtlich. Und da Akai ja unter anderem auch Kaito Kuroba rausgeschmissen hat, finde ich das dann doch schon sehr beachtlich, dass dann hier Ai so eine große Fangemeinschaft hinter sich vereinen kann. Und da kommt man dann auch schon praktisch sehen, im Vergleich dazu, also zur anderen Begegnung zwischen Heiji und Kogoro, wo Heiji nur ganz knapp gewinnen konnte, da konnte man sich praktisch schon denken, wer dann auch das Finale für sich entscheiden wird. Das war nämlich auch Ai, die dann sich dann gegen Heiji durchsetzen konnte. Ja, ich denke, Shuichi hat durchaus seine Anhänger, aber Ai ist wahrscheinlich einfach so einer der beliebtesten Charaktere der Serie. Also, wie ich vorhin sagte, eben wegen ihres Humors und so. Und ja, deswegen war es eigentlich für mich relativ klar, dass ich Ai da durchsetzen würde. Aber Shuichi ist natürlich nie zu unterschätzen. Also, er ist ja auch schon wirklich ein sehr cooler FBI-Agent und so. Und nicht zuletzt steht er in einer Verbindung zu Subaru Ogier. Oder es wird Ja, vermutet, dass es da eine Verbindung gibt. das ist natürlich vor allem für dich wichtig, ja. Genau. Ja, um das Finale hier nochmal zu erwähnen, da trat ja Ai Haibara gegen Heiji an und konnte damit 75 zu 66 Stimmen gewinnen. Und im Spiel um Platz 3 traten dann ja eben die beiden Verlierer der Halbfinals jeweils gegeneinander an. Das war dann Akai gegen Mori. Also Kogoro Mori und da konnte dann Kogoro mit 73 zu 60 Stimmen gewinnen, was ich überhaupt auch ziemlich überraschend fand. Aber da Dus ja so viel Werbung im Forum für Kogoro gemacht hatte, blieb einem eigentlich, glaube ich, auch keine andere Wahl, als dass viele Benutzer jetzt hier Kogoro die Stimme gegeben haben und dann Akai sich mit dem vierten Platz begnügen musste. Aber ich finde es doch schon ein sensationelles Ergebnis, dass hier Kogoro auf dem dritten Platz ist, obwohl er vorher in der Todesgruppe nur den zweiten Rang erreicht hatte oder in der Gruppenphase nur den zweiten Rang und Naja, wobei ich jetzt durchaus noch anmerken würde, dass Kogoro ja in der Gruppenphase nur deshalb auf dem zweiten Platz ist, weil auf dem ersten Platz vor ihm Ai war und die ist ja jetzt weiterhin vor ihm. Also hat das durchaus durchgehalten bis zum Schluss immer. Aber am Ende war er natürlich hinter Ai und dann auch hinter Heiji und so hat das auf den dritten Platz geschafft. ja, haltet ihr Ai denn für eine würdige Nachfolgerin von Shinichi? Nö. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sie nicht. Also doch, ich mag sie schon, muss ich sagen. Sie trägt, finde ich, immer sehr viel Spaß zur Serie bei, wie auch Kogoro zum Beispiel und so. Conan hat ja eher seine neutrale Art und Herangehensweise an Fälle. Ja, also ich denke schon, sie ist eine würdige Nachfolgerin von Shinichi. Das finde ich auch. Also, sie hat ja eine Verbindung zu Subaru Okiya, wie ich ja schon hier mehrmals erwähnt hatte. Und von daher kann ich auch nur begrüßen, dass sie jetzt den Thron einnimmt und dann bis zum nächsten Jahr dort verweilen wird. Ja, und es ist ja diesmal eine Frau, diesmal, die gewonnen hat mit Ei. Ist auch mal was Schönes. Vielleicht ist es ja auch ein Zeichen zwischen Ai und Shinichi. Also, da könnte sich ja noch was ergeben. Naja, wir werden sehen, wer dann im nächsten Jahr das Rennen macht. Ich vermute mal, dass hier Okiya den Thron. Nein, er wird wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich hoffe mal, dass er dann nach ein paar neuen Kapiteln wieder ins Achtelfinale einziehen kann. Und ich hoffe dann auch, dass Shinichi mal wieder weiterkommt als nur in die Gruppenphase und dann auch wieder mit um den Thron oder um den Sieg mitspielen kann. Und vielleicht auch wir im nächsten Jahr wieder einen anderen Sieger haben als Ai und Shinichi. Das fände ich dann doch schon sehr interessant. Vielleicht ergeben sich ja noch einige interessante Momente hier im deutschen Manga. Da kommt der. Bis zum kommenden Mai kommt da ja sicherlich noch einiges nach Deutschland, wie wir ja auch schon im News-Podcast berichtet hatten. Und ja, im japanischen Anime wird sich ja sicherlich auch noch einiges tun, nicht zuletzt auch wegen des London-Falls. In den japanischen Kapiteln kann man das natürlich immer schlecht voraussagen, aber ich denke mal, dass es da auch wieder einige oder noch weiter mit Zera geht, die dann auch im nächsten Jahr nochmal deutlich zulegen könnte und da vielleicht auch, ja, weiter kommen könnte als nur in die Gruppenphase. Ich vermute auch mal, dass es noch ein Treffen mit der Organisation im Manga gibt, was dann auch wieder auf die Stimmen Einwirkung haben könnte, sodass dann vielleicht Gin oder Wodka vielleicht auch mal höher kommen könnten, als jetzt hier, wie sie es in diesem Charakter-Contest waren. Ach so, und ich wollte auch noch was sagen zu Ai und Shinichi, weil du das vorhin meintest, Philipp. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass zum Beispiel Sherry diesmal gar nicht im Charakter-Contest war. War sie beim letzten Mal auch nicht, oder? Nein, auch nicht. Ich wollte sie einbauen, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil wir ja schon mit Kaito und nochmal Kaito und Shinichi und Conan schon zwei Gegenpaare hatten und Sherry auch nur einen ganz kleinen Auftritt hatte. Von daher habe ich das mal außen vor gelassen und eher andere, wichtigere Charaktere eingebaut, wie zum Beispiel den Narbenmann oder Subaru Goro. Okiya. Na, aber ich meine, Goro und so hatten ja auch nur zwei, drei Auftritte und dann Narbenmann auch nur zwei Auftritte insgesamt. Goro hatte, glaube ich, sogar vier mit ein paar Anime-Originals, wenn ich mich nicht irre. Wir sollten die Täter-Silhouette mit aufnehmen. Die ist Ach, natürlich schon diesen sehr schwarzen geil. Mann. Ja, vielleicht machen wir es im nächsten Jahr dann so, dass wir vorher schon mal eine Abstimmung machen, wer denn alles als sozusagen normaler Charakter dabei sein soll, neben den Neben- und Hauptcharakteren, die ja sowieso jedes Jahr mit dabei sind, sodass dann auch diese normalen Charaktere schon mal ein bisschen, ja, mehr in den Vordergrund rücken, wie es bei Goro in diesem Jahr der Fall war, und so, dass sie dann auch ein paar mehr Stimmen bekommen könnten. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sich die Benutzerschaft vorher schon mal ein paar Charaktere aussucht, die dann auch in den Gruppen antreten könnten. Also sozusagen von der Gruppenphase noch eine Qualifikationsphase. Dann Wer könnte werden wir man dann ja im nächsten Jahr sehen, was sich dann da ergibt. ja zum Beispiel auch vorher gleich die verschiedenen Charaktere, die sich ähnlich sind, also Kaito Kuroba und Kaito Kid und Shinichi und Conan gegeneinander antreten lassen, damit dann jeweils nur noch einer im Wettbewerb ist. Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Die werde ich mal aufschreiben und im nächsten Jahr wieder ausgraben, wenn ich das noch finde. Sonst musst du mich nochmal dran erinnern. Ja, ist ja noch eine Weile hin. Was glaubt ihr denn, wird es im nächsten Jahr an den Platzierungen der Charakteren ändern? Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet mit dem Auftritt der Organisation, den ich für möglich halte und auch, dass dann vielleicht Subaru Okiya stärker in den Vordergrund rücken könnte. Also ich glaube auch, dass vielleicht Sera eben dadurch, dass sie jetzt deswegen quasi anfängt mitzumachen der Geschichte, denke ich, dass sie vielleicht noch bessere Chancen hat. Und ansonsten, ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber ich denke auch, dass vielleicht nächstes Jahr, wenn man mehr so in den Vorrunden schon vielleicht das Augenmerk auf andere Charaktere leitet, dass dann auch so quasi unbekanntere Charaktere vielleicht mal höher platziert werden. Ja, ich denke, es wird allgemein von den Stimmen nicht große Unterschiede geben, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas total Abgefahrenes passieren würde, zum Beispiel, dass Jin irgendeinen Hauptcharakter erschießt, na gut, dann würde Jin wahrscheinlich einen deutlichen Stimmenverlust hinnehmen müssen, weil viele sauer auf ihn wären und der Charakter, der dann stirbt, hätte vielleicht viele Mitleidsstimmen gewonnen oder ich weiß nicht, je nachdem eben, was passiert. Wie du ja auch schon mal angemerkt hattest, könnte es ja auch sein, dass jetzt eine Identität aufgedeckt wird, zum Beispiel, dass Subaru Okiya Akai ist. Dadurch könnten sich ja auch Stimmenpaare zusammentun und dann vielleicht im nächsten Jahr alles abräumen, was es zu gewinnen gibt. Ja, stimmt, das kann natürlich auch passieren, weil in diesem Charakter konntest man ja, glaube ich, auch Bourbon zum Beispiel mit dabei. Und ja gut, da konnte man ja nur mehr oder weniger für den Codenamen stimmen, weil man wusste ja nicht, wer Bourbon ist. Und vielleicht ist es dann ja beim nächsten Charakter-Contest anders. Der kam übrigens in der Gruppe F auf den dritten Platz und hat da sogar mehr Stimmen bekommen als Misao Yamamura, was ich, wenn ich das mal so anmerken darf. Also da haben schon sehr viele für den Namen gestimmt. Ach, wo ich gerade das sehe, Anokata war ja auch dabei in Gruppe G, aber er war dann nicht sehr erfolgreich. Also er hat es immerhin vor Yamamuras Großmutter geschafft und vor Rikumichi Kusuda aus diesem Organisationsfall mit dem Krankenhaus. Ja, wobei es hier natürlich immer so ein paar Benutzer im Forum gab, die dann auch extra dafür Werbung gemacht haben, dass man bestimmte Charaktere wählen sollte. Ich erinnere mich ja zum Beispiel an Sofu, der immer eher unbekanntere Charaktere gewählt hat und dann auch nicht auf taktisches Wählen aus war. Zum Beispiel hat er dann auch James Black und Anokata, wenn ich mich richtig erinnere, Ante gewählt, die ja Ja, immer stimmt. auf Ich Platz erinnere 6 mich und an Platz seine 5 gelandet sind. Entrance-Black-Werbung. Ja, die hat er ja rumgeschickt. Das fand ich auch sehr interessant, dass sich dann da so etwas ergeben hat in einem Charaktercontest. Fand ich sehr toll. Ja, ein großes Dankeschön geht hier mit natürlich auch nochmal an den Administrator bei uns im Forum, nämlich Dust, der an meiner Stelle einige Viertelfinalbegegnungen, Halbfinale und das Finale gestartet hat, sowie das Spiel Platz 3, da ich zeitlich verhindert war. Da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken, dass er das für mich übernommen hat und würde dann auch an dieser Stelle den Podcast gerne beenden. Wie immer könnt ihr uns natürlich auf Twitter folgen, auf Facebook liken, auf YouTube abonnieren und wir sind auch auf iTunes zu finden. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Du kriegst 2 € von mir, wenn du jetzt 5 Minuten nicht über Subaru Okiya redest. Die will ich, glaube ich, nicht haben. Das habe ich mir gedacht.